Protokolle 12.8. Die Steuer wird die eitle Schreibwut zum Schweigen bringen, und durch die Furcht vor Bestrafung kommen die Schriftsteller in unsere Abhängigkeit. Wenn Leute gegen uns schreiben sollen, werden sie keinen Verleger finden. Vor der Annahme eines Werkes zum Drucke muss sich der Verleger oder Drucker an die Behörden um Erlangung der Druckerlaubnis wenden. Auf diese Art werden wir im Vorhinein jeden Angriff gegen uns erfahren, und wir werden ihn dadurch unschädlich machen, dass wir über den betreffenden Gegenstand eine Erklärung veröffentlichen.